große Lust. Und hat schon Kinder drei und immer noch kein Frust. Und hat schon so gelitten und immer noch so Mut. Und hat so schlaffe Titten und hat so ein heißes Blut. So eine kleine Frau und so eine Gier nach Glück. Vom Zigaretten holen kam kaum ein Kerl zurück. Einfühlsame Braut. Schlafen schon wieder so eine Lust.